Sprachgestaltung. Ein Werk schaffen können. Schneider hat nach vielen Jahren des Lernens von eigentlich für ihn selbst unerheblichen Dingen erkennen können, dass es das Werk ist, was ihn so stark in diesem Dasein bedingt. Diesem wendet er sich von nun an vornehmlich zu. Dazu benötigt er manches eigene Gut. Solche Dinge, wie sie für ihn richtig sind, möchte er dabei schaffen können. Als der Autor einiger Wikis und als der Maler mancher Bilder möchte er vor ihnen gut bestehen können. Alles, was er angepackt hat, möchte er zu etwas machen können, für was ein gewisser Bedarf bei den Menschen besteht. Er möchte seine Werke mit ihnen teilen. Dazu stellt er diese her. Darum zeigt er sie vor. Manches hat er dazu bereits aufgeschrieben oder ausgesprochen. Das soll ihnen etwas zu seiner Person und deren Wirken klar machen. Manche Lücke und mancher Bruch der Schlüssigkeit seiner eigenen Dinge im Baukasten ist diesen leider noch immer eingeschrieben. Nicht jeder würde das alles in gleichartiger Weise auffassen können, was Schneider da in seinen Karteien zum Besten gibt. Aber seine Werke werden zunehmend konsistenter. So ist es wahr, dass er sich darum bemüht, ihnen den Grund seines schöpferischen Wirkens darzulegen und etwas vom eigenen Gut nahe zu bringen. Er möchte nämlich gerne von ihnen richtig verstanden werden. Überflüssig sind diese Dinge für Schneider selbst keineswegs. Er hat sie mit gutem Grund hier auf jene Art bereitgestellt, wie sie heutzutage vor ihnen erscheint. Schneider weiß um die eigentlichen Begrenzungen von sich gut Bescheid. Das Verhalten der Menschen gegenüber einem Kunstschaffenden wie ihm ist teilweise jedoch noch ungeklärt für ihn. Bisweilen ist manches davon auch wirklich rätselhaft für den Autor. Die Leute im eigenen Umfeld geben sich manchmal als Kenner des Gegebenen aus, wenn diese etwas dazu sagen. Auch wenn so etwas auf Schneider denkwürdig wirken muss, gibt er es ihnen hiermit preis, dass er ein solches Gebärden zuweilen unschlüssig, ja übertrieben findet. Welche Blöße sich die Menschen doch dadurch zuweilen geben. Um daran zu erinnern, dass es auch einfacher geht, stellt Schneider seine Dinge in den Lichtkegel des Art Trash und schöpft so etwas Gutes, was diese Bezeichnung auch zu Recht verdient. Als der Werktätige, welcher nicht nachgefragte Leistungen erbringt, glaubt er an seine Berechtigung zu diesem Handeln. Der Autor greift das im Alltag seines Daseins erfahrene Gute in dieser Werkschau auf und ist darum ein einfacher Zeitzeuge einer Gegenwart des angehenden dritten Jahrtausends nach Christi Geburt. Als solcher möchte er gerne auch von ihnen angehört werden. Schließlich hat er ja auch etwas zu eigen, was sich zu sagen lohnt.